mal rein. Mach die Tür fest zu. Denn wenn du so auf der Schwelle stehst, krieg ich Angst, du könntest gleich wieder gehen. Komm herein, mach die Tür fest zu. Du hattest Zeit, die Welt ohne mich auszuprobieren. Ja, und auch ich hab so getan, als ob es dich nie gab. Doch glaube ich, wir haben beide nicht viel davon gehabt. Komm herein, mach die Tür fest zu. Komm herein und häng deinen Mantel auf. Mach uns eine Tasse Tee, du weißt ja noch, wo alles steht. Ich lege uns eine Platte auf.